wir stets versöhnen fürs Gefehl. Selbst befreien für den Weg zum Meer. Schuld, dein Vakuum. Wenn der den Wind bisher dich bringt, weit zum Meer, du weißt wohin. Selbst befreit den Weg zum Meer.